Vorwort Ausbauern ABC. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Bauern ABC von Franz Graf von Pucki. Vorwort. Nicht als ob ihr Bauern das ABC nicht schon von Haus aus kenntet, denn ihr versteht's oft besser aus dem FF als die Studierten, hab ich das Büchlein also benannt, sondern vielmehr darum, weil denn doch alle Dinge in der Welt mit einem Buchstaben anfangen und einem, so man das ABC durchgeht, bei manchem Buchstaben ein gescheites Wörtlein einfällt. Auch darum, weil es in der Welt, wenn alles sozusagen ABC-mäßig richtig herginge, das heißt, in Ordnung und regelrecht, gerad nicht schlecht stünde, item, weil unser lieber Herrgott selber sagt, ich bin das Alpha und das Omega, so viel als wie bei mir und in mir ist das A und das Z, nämlich der Inbegriff von allem und allem. Weil nun hie und da einer von euch im Winter des Abends ein Buch zur Hand nimmt und den andern, sei's Bäuerin, Kindern, Knecht oder Dirn, was vorliest, während die Weibeten spinnen und die Burschen am Licht zündeln, dabei auch ein Pfeifel rauchen, wenn der Hausvater nichts dagegen hat, oder gar auf der Ofenbank herumflacken und schnarchen, dass das Vieh im Stalle an den Ketten rasseln möchte vor Furcht und Schrecken, darum und zu diesem Zwecke hab ich das Büchlein verfasst. Nicht etwan aber hochmütig, denn ich weiß recht wohl, dass ihr Besseres zu lesen habt. Ihr dürft nur in euer Kastel greifen, das zumeist unter dem Kruzifix in der Stubenecke an der Wand ist. Da habt ihr wohl das Alte und Neue Testament und eine schöne Heiligenlegende oder sonst ein frommes Buch. Mein Büchel will bescheidentlich nur in die Hand genommen sein, wenn ihr nichts Besseres habt und der Abwechslung halber. So mögt ihr denn manchmal drinnen herumblättern und einen Buchstaben herauslesen. Und da doch ein jeder, wie ich schon eingangs gesagt, das ABC wohl kann, so mag ihm denn, wenn ihm auf dem Feld oder bei der Holzarbeit im Walde ein Buchstab in den Sinn kommt, auch manches beifallen, was in dem Kapitel desselbigen Buchstaben erzählt ist. Sind wir doch alle, jung und alt, ABC-Schützen und haben nie ausgelernt, solange wir auf Erden sind. Zu Neujahr 1856. Der Verfasser. Ende von Vorwort.